Abschnitt 33 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Den Bühnen gegenüber Manuskript. Die Himmelfahrt der Tonka Jibenice. Eine sehr Prager Legende in drei Bildern. Vorstellung der Agierenden und erstes Bild. Fürwahr, ich aber sage euch, dass die Buhlerinnen und die Zöllner euch einführen werden in das Himmelreich. Evangelium Matthäi. Der Präsident des obersten Gerichtshofes. Der himmlische Gerichtsschreiber. Der höllische Gerichtsschreiber. Ein Polizist von der Schubstation Jenseits, zwei Wachposten am Himmelstor, zwei Wachposten am Höllentor. Die verstorbene Barbara Upechpava, der verstorbene Mungo Natscharadetz, die verstorbene Antonie Havlova, genannt Tonka Jibenice, Frau Kutzki, der blonde Mirko, die anderen Gäste. Erstens. Der Sammelplatz der Seelen. Man hört Peitschenknall und Räder rollen, Wind pfeift. Hinter einer Straßenlaterne hält der Polizeiwagen, dem ein Klepper mit weißen Flügeln vorgespannt ist. Auf dem Wagen sind mit Kreide verschiedene Inschriften gemalt. Das ist der grüne Anton vom Fegefeuer und wir pfeifen auf das irdische Leben, wobei die beiden ersten und der fünfte Buchstabe des Wortes pfeifen etwas verwischt sind, so zwar, dass man es auch anders lesen kann. Vom Kutschbock steigt der Polizist, kleine weiße Flügel am Rücken. Er nimmt dem Pferd die Decke und dabei ein Tuch ab, das derart über seinen Hinterleib gebunden war, dass das Pferd vorher nicht exkrementieren konnte und dies erst jetzt besorgt. Fräulein Barbara Upechpava erscheint. Sie ist im Nachthemd, hat ein weißes Tuch über Kinn und Kopf geknüpft, trägt in der einen Hand einen Kranz, in der anderen eine brennende Wachskerze. Fistelstimme, sehr devot. »Gesegneten guten Abend. Da bin ich, Herr Schutzmann, Herr Schutzengel. Und wir können gleich abfahren, direkt ins Himmelreich.« Sie will in den Wagen einsteigen. Der Polizist von der Schubstation Jenseits. »Das geht nicht so schnell.« Upechpava. »Doch, doch, Schutzmännchen, mein Schutzengelchen, ich komme direkt ins Himmelreich. Vor einer Stunde hat mir's der hochwürdige Herr Geistliche versprochen, wie er mir die letzte Ölung gegeben hat. Fräulein Barbara Upechpava hat er zu mir gesagt, Fräulein Barbara Upechpava, das bin nämlich ich,« sie knickst, »Barbara Upechpava, Besitzerin einer Wäschemangel, Fräulein Barbara Upechpava, Sie kommen direkt ins Himmelreich.« Sie will in den Wagen einsteigen. Der Polizist: »Niemand kommt direkt ins Himmelreich. Zuerst kommen alle Seelen ins Fegefeuer.« Upechpava: »Aber wenn mir doch der hochwürdige geistliche Herr ausdrücklich versprochen hat, Fräulein Barbara Upechpava, Sie kommen ins Himmelreich.« Der Polizist: »Alle Seelen kommen ins Fegefeuer. Von dort können sie dann in den Himmel übersetzt werden.« Upechpava: »Das wird noch heute sein. Also fahren wir. Warum fahren wir denn nicht?« Der Polizist: »Es ist erst 11:45. Wir müssen bis Mitternacht warten. Wir sind heute der letzte Transport. Wer bis 12 Uhr stirbt, muss noch mit uns hinauffahren.« Upechpava: »Und dann können Sie endlich ausschlafen, Schutzmännchen, mein Schutzengelchen. Das muss ein schwerer Dienst sein beim Vierer. Der Polizist: Ich bin nicht vom Departement 4, ich bin vom Departement 5. Das ist die fünfte Dimension. Schubstation jenseits. Und wir überirdischen Wesen spüren keine Müdigkeit. Mungo Natscharadetz tritt ein. Guten Abend also. Da bin ich endlich, meine Herrschaften. Lang haben Sie auf mich warten müssen, was? Na, entschuldigen Sie vielmals. Sind Sie der Kondukteur? Also eine direkte Fahrkarte erster Klasse in den Himmel. Schlafwagen womöglich. Kostet? Der Polizist: Direkt in den Himmel gibt's nicht. Natscharadetz: Auf Ehre, sehr gut. Direkt in den Himmel gibt's nicht, sagen Sie. Sie scheinen nicht zu wissen, wer ich bin. Da schauen Sie her, meine Todesanzeige erscheint morgen im Prager Tagblatt und wird in der Tribuna nachgedruckt. Wir betrauern in dem Heimgegangenen einen hochprima Charakter von vorzüglichster erstklassiger Qualität. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Himmelsoberkondukteur? Also Farmer, Farmer! Er will einsteigen. Der Polizist: Halt, wir müssen noch warten. Upetschpava: Wir müssen uns in himmlische Geduld fassen. Natscharadetz: Seh dir an da, die Barcha ist auch da. Upetschpava: Ich kenne sie nicht, mein Herr. Natscharadetz: Ich kenne sie nicht. Ist auf Ehre sehr gut. Haben Sie nicht lange genug bei mir verkehrt, wie ich noch das Café Melantrich gehabt hab? Upetschpava, erschrocken: Psst, reden Sie nicht so laut. Jetzt bin ich ja schon lang nicht mehr hingegangen. Natscharadetz: Ja, seitdem Sie alt und mies sind. Upetschpava: Nein, nein, sondern seitdem mein Bräutigam all mein Geld verspielt hat, wie er bei Ihnen in der Melantrichgasse meine Tante deine Tante. Natscharadetz, erschrocken: Psst, reden Sie nicht so laut. Antonie Havlova, genannt Tonka Jibenice, grölt hinter der Szene: Weißt du, Mutterl, was mir geträumt hat? Ich hab in Himmel einig sehen. Natscharadetz: Die Stimme da kommt mir bekannt vor. Tonka, auftretend: Da waren so viele schöne Engel, zu denen möchte ich gerne gehen. Also, Herr Antuschek, machen Sie mir das Hotel auf, Afurzeide. Der Polizist: Seien Sie zuerst einmal ganz ruhig, verstehen Sie? Tonka: Regen Sie sich nur nicht zu sehr auf, Herr Oberbezirksinspektor. Ich bin so froh, dass ich endlich aus der Abteilung C weggekommen bin und überhaupt aus dem ganzen verdreckten Jammertal, dass Sie mir die Stimmung nicht verderben können mit Ihrer amtlichen Heftigkeit. Gott sei Dank komme ich jetzt in den Himmel. Ich brauche kein Billett, ich habe eine Jahreskarte, sogar schon kontrolliert. Jede Woche einmal, bitte. Wollen Sie das Büchel sehen? Upetschpava zu Natscharadetz: Das ist doch die Tonka Jibenice, die bei Ihnen. Natscharadetz: Mir werden Sie die Tonka Jibenice zu erkennen geben? Auf Ehre, sehr gut. Wie ich noch das Café Melantrich gehabt hab, hat sie mir überhaupt nicht ins Lokal hinein dürfen. Der Portier hat ihr den gespritzten Kaffee auf den Gang hinausgetragen. Upetschpava, kichernd: Und jetzt will sie in den Himmel. Natscharadetz: In den Himmel will sie. Auf Ehre. Sehr gut. Tonka: Also worauf wartet der grüne Anton noch? Lassen Sie doch das Flaschinett endlich abfahren. Der Polizist: Wir müssen bis Mitternacht warten, ob nicht noch ein Seelchen kommt. Tonka: Gehen Sie ins Häuschen mit Ihren Seelchen. Wir werden doch nicht abwarten, bis es irgendeiner Barber in Oberpatschdakow oder einem Hottentotten in Italien beliebt, die Beine steif zu machen. Bin ich denn ein Magor, dass ich hier bis Mitternacht dunsten soll? Da kennen Sie mich wieder nicht, mein Liebling. Lassen Sie fahren, oder ich misch hier auf. Ich gebe der Milchstraße einen Tritt, dass sie auseinanderlauft. Natscharadetz, in Himmel will sie mit dem benehmen. Tonka, jagen Sie sich nicht, Sie alter Kuppler. Dich kenne ich aus der Milantrischka in der Schwefelgasse. Hier hast du nichts mehr zu kommandieren, und wenn du nicht ruhig bist, so stoße ich dir unauffällig eins auf deine Skoba, dass du alle Engel pfeifen hörst, bevor wir noch im Himmel sind. Zum Polizisten. Na, was ist denn, alter Patika? Was ist denn mit dem Ritt? Fahren wir oder fahren wir nicht? Ich will mich doch hier nicht etablieren. Das ist doch nicht mein Staffel. Was soll ich darin für ein Glück suchen, hier zu lauern, bis wir komplett sind? Wie ein Kind freue ich mich seit 52 Jahren auf meine Himmelfahrt, und jetzt soll ich mich da anstellen? Ich habe genug von den Fronten, jede Woche beim Polizeiarzt Petschirka, und jetzt soll's wieder losgehen? Das möchte ich mir wollen, Tosasipr. Also, Himmelherrgott, machen Sie, dass wir weiterkommen, Sie himmlischer Pendrekar. Upetsch Pava bekreuzigt sich. Der Himmel beschütze uns. Natscharadetz, was für ein Gesindel sich heutzutag in den Himmel drängt. Tonka, also was ist? Wird's oder wird's nicht? Ich werde Ihnen hier gleich ein solches Bengal anzünden, dass Ihre Rheumatismuskiste auf Zimpr-Zampr auseinanderfällt. Sie schlägt mit der Faust auf den Wagen. Der Polizist, drohen Sie nicht, sonst... Tonka, machen Sie keine Wellen mit Ihren Flügeln, Herr Antuschek. Meine Schubstation ist der Himmel, und dort warten Sie schon auf mich. Der Polizist, oder vielleicht in der Hölle. Natscharadetz, leise zum Polizisten, ausgezeichnet haben Sie es ihr gegeben, brillant. Tonka, meinetwegen in Pritschitz. Da hinein sind Ihnen Schwämme, Sie alter Vorreiter vom Ringelspiel. Aber dass wir schon fahren. Ich will meine Pedale nicht anfrieren lassen. Das ist doch kein Himmelsstrich für mich. Wenn die Fuhre nicht gleich abgeht, dann wichse ich in den Schimmel hinein, dass die Sternbilder auseinanderfliegen und Ihnen die Pferdeäpfel um die Ohren sausen. Abitur videli voni andeli. Der Polizist. Na, Ihnen werden wir im Fegefeuer schon Zucht und Ordnung beibringen. Tonka, auf mich sind Sie zu kurz. Geben Sie Acht, dass ich da oben nicht einen Breigel mache, wie ihn das löbliche Amt dort noch nicht gesehen hat. Ich werde euch schon amtieren, ihr Wolkenschieber. Was wollen Sie da mit Ihrem Himmelspendreck? Lassen Sie die Engel daran zuzeln. Auf mich gilt das nicht. Natscharadetz, das Weibsbild hat ein Mundwerk, das hab ich noch nicht erlebt, seit ich tot bin. Upetsch Pava, Gott, wie die flucht, ich zittere am ganzen Körper. Tonka, haben Sie mich verstanden, Herr Kondukteur von der amerikanischen Luftschaukel? Der Polizist, immer nur Polizist. Tonka, jetzt sind Sie noch beleidigt, Sie Gespenst. Sie haben überhaupt eine himmlische Fasson. Die ganze Morgenröte haben Sie ja auf der Nase. Der Polizist, drohend, wer Wind sehet, wird Sturm ernten. Tonka, Tonka, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher. Tonka, himmlisches Menschenkind, Sie reden ja wie aus der Zeitung. Gib Acht, dass du deine Sprichwörter nicht verwechselst. Der Polizist, ich verbiete mir solche Vertraulichkeiten. Tonka, machen Sie sich keine Sorgen. Mit Ihnen möchte ich mein Glück machen. Ich werfe mich doch nicht mit jedem weg. Der Polizist, halten Sie's Maul. Tonka, sich die Ärmel aufkrempelnd, jetzt hat's aber 12 geschlagen. Mit mir können Sie nicht. Es schlägt 12 Uhr. Der Polizist im Ton des Bahnhofschaffners: Bitte Platz nehmen, einsteigen die Herrschaften, nicht drängeln. Tonka will einsteigen, Natscharadetz drängt sich vor. Machen Sie sich nicht so patzig, Sie werden noch Zeit haben. Natscharadetz: Gibt's denn da K-erste Klass? Muss ich mit der Schonte in Ahnwagen fahren? Upetschpava: Um Gottes Willen, mit so einer Person, wer mir das bei Lebzeiten gesagt hätte. Tonka zu Upetschpava: Blas dich nicht so auf, du zerknetschte Schießbudenfigur. Sei froh, dass du mit einer kaiserlich-königlich privilegierten Prager Prostituierten einmal in derselben Equipage fahren kannst. Upetschpava spitzig: Ich bin noch nie im Leben in einem Polizeiwagen gefahren. Tonka: So, dann nimm dir doch ein Auto, du alte Fuchtel. Oder du kannst zu Fuß trippeln mit deiner Kerze und dem Jungfernkranz, wenn du glaubst, dass dir ihn der Herr Netscharadetz im Wagen zerdrücken könnte. Zum Polizisten: Achtung, eine porzellanerne. Natscharadetz betrachtet den Wagen misstrauisch: Hast die Karosserie, wenn das nur nix auseinanderfällt. Tonka: Was kann Ihnen denn noch passieren, Sie toter Jutzi? Der Polizist: Einsteigen, Platz nehmen, ein bisschen schneller. Alle drängen sich in den Wagen. Tonka als Letzte wendet sich um, schwenkt das Taschentuch und ruft: Adieu, verdammtes Erdenbeisel, die Tonka geht und stricht nicht mehr. Die Tonka Gibinitze wird jetzt ein piekfeines Engelein. Huch, nein! Denn ich bin tot und keiner kann mich wecken. Die Menschen können mich am... Der Polizist wirft die Tür hinter ihr zu. Abfahrt! Unter Peitschenknall und Pfeifen des Windes fährt der Wagen ab. Ende von Abschnitt 33. Gelesen von Klaus Missfeld.